Des Heils, die vom Tische der Königin essen, da wollen wir sehen, ob Gott hier Herr ist. Auf denn, ihr Propheten bald, und liegt kein Feuer daran, und rufet ihr am Namen eures Gottes, und ich will den Namen des Herrn anrufen, welcher Gott nun mit Feuer antworten wird, ihr sei Gott zuerst, denn eurer sind viele. Ich aber bin allein übergeblieben. Ein Prophet des Herrn ruft eure Feldgötter.